Haufen Jungs stehen an Deck und saufen rum, gezeichnet von Skorbut und Kurzatmigkeit durch Rauchhöhlung. Der Captain tut, als ob er schlau wär, als ob er grad nicht drauf wär. Er lallt so viel Scheiße vor sich hin, man nennt ihn Captain Blaubeer. Man hört Geschrei, ein Mann sei über Bord. Es gibt keinen, den es stört, man genießt den Wind von Steuerbord. Die Karte nur im Kopf, den Schatz gebunkert. Es gibt nur wenig zu essen, aber Fässer für 100. Und kein Wunder, dass man zusammen hungert, weil man bis auf ein bisschen Rudern den ganzen Tag nur rumlungert. Sie erleben Abenteuer, erzählen sie am Lagerfeuer, während das Schiff in Richtung des nächsten Hafens steuert. Los geht's, Männer, auf die See, an die Rudern los. Okay, das hier ist nicht Captain Jack, gib mir ein Eis und Fass 3. Jeder kriegt ne Flasche rum, wir hängen an der Railing rum, wir segeln Richtung Paradies, wer sagt Piraten leben mies? Wir nehmen jede Welle und suchen nach der Quelle. Piraten sind nicht helle, doch verpassen euch ne Delle. Wir haben Schwert und Säbel, greifen an bei Nacht und Nebel, stecken dich ins Loch mit Knebel, nur mit Ratten ohne Möbel. Wer will über die Planke gehen, das Schiff einmal von unten sehen, hoch oben auf dem Masten stehen und mit der Sonne untergehen. Unser Versteck Piraten Bay, darüber schrieb ein Stemmingway. Sie segeln von London bis Bombay und halten nichts von Fairplay. Hey, wir sind Piraten, des Teufels Advokaten, die Hochseeakrobaten, keiner wird von uns verraten. Merkt euch unsere Taten, für eure Bleisoldaten, wir sind keine Demokraten, sondern einfach nur Piraten. Sachen zu reisen und sammeln mit der Zeit meinen Leben nur für den Augenblick. Ne Flasche rum und ein Fick, werf die Segel über Bord. Piraten, kommt, wir gehen fort, lassen alles liegen und stehen. Yeah, wir müssen den Job. Schenkt ein bisschen ein bisschen rum, ein bisschen Wein, einen geilen Arsch an meiner Seite und ein Pferd, auf dem ich reite. Ich verfluch die Karibik, denn dieser Fluch der Karibik ist wie ein Tag nur rum, ja wie ein Tag nur rum. Wie ein Pirat ohne Hosen, wie auf Feinde zu stoßen, wie ein Berg ohne Grund. Wir sind Piraten und wir leben für den Punkt. Yeah. Guck mich an, mein Bart verfilzt, dass selbst die Läuse schreien. Schütt mal noch mehr Rum hinein, sonst gibt es eine Meuterei. Ich sitz am Deck und mein Holzbein klopft im Takt zum Beat. Der Wind weht stark von Steuerbord auf ins nächste Schatzgebiet. Wir hauen auf die Kacke, singen Stoßrunden und Piratenlieder. Unser tagelang als druckgekloppter Captain atmet wieder. Ich pack die Drogen aus, die Mannschaft nennt mich hier Pirat. Und habt ihr jetzt grad Bock bekommen, dann lad ich euch ein mitzufahren. Voilà. Tausender Idioten, klar passiert dort wie Scheiße. Es ist fast wie im Kino und ich sitz in der ersten Reihe. Der eine singt, der andere trinkt, der eine spinnt, der andere springt. Ein Holzbein klopft zum Takt perfekt, ein Glasauge rollt übers Deck. Jeder will handeln, es wird gelogen und geheuchelt. Bevor wir in See starten, schloss der Captain ein Pakt mit dem Teufel. Ich war dabei, ich bin überall dabei, gebe hier und da mein Senf dazu, ich bin der Papagei. Und Papa alles nach, lach mir jeden Tag ein ab. Alle suchen nach dem Schatz, ratet wer die Karte hat. Und ich sitze auf der Schulter des wohl Blödesten an Deck. So viel Tipps wie ich dem geb, hätte er's doch eigentlich schon gecheckt. Also rudert, es macht Spaß euch dabei zuzusehen. Wenn ich sag, wo der Schatz ist, könnte es bald zu Ende gehen. Also rudert, hisst die Segel, trinkt und haltet den Pegel, bis die Schiffe, die uns begegnen, mit der weißen Flagge wedeln. Ja, la, la, la.